WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Wer gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über was, der möge sich bitte melden unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heißt Peter. Peter ist 32. Hallo Peter. Ja, hallo Domian. Hallo Peter. Um was geht's? Ich habe vor knapp 4 Monaten erfahren, dass ich HIV-positiv bin. Mhm. Vor 4 Monaten, ja. Ungefähr, ja. Und ich habe mich dazu entschlossen, nicht dafür zu unternehmen, also keine Medikamente zu nehmen. Keine Medikamente zu nehmen? Nein. Warum nicht? Weil meine Mama ist einen Monat vorher gestorben. Ich habe irgendwie habe ich das Gefühl, dass das eine Strafe Gottes ist. Ich frage mich nicht, warum. Eine Strafe Gottes für was? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Wie hast du es dir denn eingefangen? Also ich denke mir mal, ich bin schwul. Ich denke mir mal, irgendwie beim Sex gehe ich mal schwer von aus. Gehe ich auch mal von aus. In dem Falle dann ja, wenn du keine Drogen nimmst und das über Nadeln... Nee, das ab und zu mal eine Tüte rauchen oder so, aber ja. Sonst... Hast du denn sehr viel und sehr oft ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt? Also oral schon, anal nie. Mhm. Das ist ja das. Mittlerweile weiß ich auch, dass man auch oral schützen muss. Bis zu spät. Warst du denn jemand, der jetzt nicht gerade sehr viel Sex hatte, oder warst du jemand, der es richtig hat krachen lassen? Also ich habe schon in der Jugend krachen lassen, sagen wir mal so. Und was heißt das genau? Also ich habe irgendwann bei 100 aufgehört zu zählen, das ist schon ein paar Jahre her. Also die Jugend war schon heftig, sagen wir mal so. Bei 100, ja. Und das heißt oft... Oralsex ohne Gummi? Immer ohne Gummi. Mit allem drum und dran? Also nicht geschlucken, nein, das nicht. Das nicht. Hm. Nur immer ausgespuckt dann. Und Analsex immer mit Gummi? Immer Gummi, immer. Hm. Grundsätzlich. Ja. Was glaubst du denn, wie du jetzt dich infiziert hast, wenn du nur so solche Praktiken praktiziert hast? Also ich denke mal vielleicht, dass man irgendwie Zahnfleischbluten hatte oder keine Ahnung, das reicht ja schon. Das reicht in der Tat. Das ist äußerst selten, aber es reicht in der Tat aus. Ja, das reicht schon. Ja. 100 Geschlechtspartner, das ist natürlich eine ganze Menge für einen 32-Jährigen. Oder es sind wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Ich sage ja, aber 100 habe ich auch. Ich sage, in der Jugend habe ich es krachen lassen. So, jetzt bist du infiziert, das heißt, du bist HIV-positiv. Wie war das, als man dir das gesagt hat? Also es ist ja rausgekommen, dass ich Hodenkrebs bekommen habe. Dadurch, weil das Blutbild war so schlecht, dadurch ist es erst rausgekommen. Ach so. Die haben halt auf alles getestet, weil sie nicht genau gewusst haben, was es ist. Und dadurch ist es erst rausgekommen. Ja, und als du es dann erfahren hast? Und mein Hausarzt, also der war sehr, ich sag mal, sehr nett. Also der hat mich dann angenommen auch. Und also war sehr nett, aber hat mich halt nicht wirklich aufgeklärt. Er hat halt nur gesagt, dass ich HIV-positiv bin und dass es mittlerweile gute Medikamente gibt und mich kurz in den Arm genommen und mich dann auch wieder gehen lassen. Mhm. So, nun weißt du ja über diese Krankheit wahrscheinlich Bescheid und... Also ich habe mich ein bisschen informiert, aber das war mir zu viel, dann habe ich das direkt abgebrochen, weil ich will es gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Du willst es gar nicht wissen? Nein. Was ist mit dem Hodenkrebs? Das wird jetzt, also ich muss nächste Woche, habe ich einen Termin im Krankenhaus, das wird entfernt. Ja. Das ist aber ja eine Krebsart, wobei man große Chancen hat, dass man geheilt wird. Ich wollte gerade sagen, man weiß ja noch nicht, ob es böse oder gutartig ist. Ja. Muss so mit einem Gewebe rumgenommen werden oder so. Ja. Es ist ja nun offensichtlich darauf zurückzuführen, dass du dich irgendwie nicht genug geschützt hast. Da gehe ich jetzt mal von aus. Weil, natürlich, natürlich. Also ich habe nichts gefickt, also nichts gedrückt irgendwie oder so, irgendwie ja. Sowas. Gibt es denn so ein Gefühl der Reue oder dass du dir... Total. Mhm. Vor allem, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich mit den Leuten umgehen soll, mit denen ich Sex hatte, weil soll ich jetzt informieren, soll ich denen Bescheid sagen? Ich weiß es alles gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Die haben mich einfach so stehen lassen und bumm. Ich bin wirklich erstaunt. Du bist, wie gesagt, 32 Jahre alt. Eigentlich müsstest du ja gut informiert gewesen sein, wie man sich dieser Erkrankung holt. Ja, nee, deswegen ja. Deswegen, wie gesagt, im Anal immer geschützt. Ja. Nur oral halt, klar, schon mal nur direkt ausgespuckt. Aber das mittlerweile weiß ich. Jetzt sagst du, du wirst keine Medikamente nehmen. Gar nichts. Das musst du mir jetzt mal genauer erklären, was das soll. Du lässt dich, wegen deines Hodenkrebses lässt du dich behandeln. Und da lässt du dich nicht behandeln. Warum? Ja, wo ist der Unterschied? Ja, das fragt mein Arzt mich auch. Ich weiß es nicht. Also ich hab irgendwie den Glauben, dass die Strafe wirklich Gottes ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, was ist das jetzt für eine komische Formulierung, die Strafe Gottes? Warum ist die Strafe Gottes, dass du HIV-positiv bist? Ja, das und warum ich. Und warum ist es nicht die Strafe Gottes, dass du Hodenkrebs hast? Weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ja, dann streng dich mal ein bisschen an, denk mal drüber nach. Du bist ein Kerl von 32 Jahren. Man kann doch nicht so leichtfertig mit der eigenen Gesundheit umgehen. Ist es schon schlimm genug, dass du HIV-positiv bist? Mhm. Aber dann sollte man doch alles Mögliche unternehmen, dass die Krankheit nicht ausbricht, dass es alles im Griff bleibt. Und es gibt mittlerweile wirklich gute Medikamente, die, wenn die abgestimmt sind auf deinen Körper, die auch sogar relativ gut verträglich sind. Da muss man das doch auch machen. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht, ich habe Angst, dass die Leute das erfahren, die sehen dann vielleicht die Medikamente, ich weiß es ja auch nicht, dass die Leute das dann sehen. Ich habe es bis jetzt noch keine gesagt. Du trägst die Medikamente durch die Stadt vor dir her, was ist das denn für ein Argument? Ja, ja, nee, aber du kannst ja nicht mal im Schrank verstecken, wenn man es mal draußen stehen hat. Naja, also das ist ja nun albern. Du kannst deine Medikamente ja irgendwo in die Ecke stellen und nicht alle Leute, die bei dir zu Besuch kommen, durchwühlen deine ganzen Schränke. Ja gut, hast du recht, das stimmt schon. Ja, bist du denn bereit, in Kauf zu nehmen, unter Umständen sehr schnell, wer weiß es, schwerst zu erkranken oder gar zu sterben? Wie gesagt, ich habe mich nicht weiter informiert. Ich habe dann nur so im Internet ein paar Foren geguckt und irgendwie Lebenserwartung. Dann habe ich direkt weg, aus und... Mhm. Hängt das, wenn du sagst, diese komische Begrifflichkeit, das ist eine Strafe Gottes, hängt das irgendwie damit zusammen, dass das die Reue ist wegen deiner wilden Sexualität? Das habe ich mir auch schon überlegt, vielleicht daran, weil ein ganz schlechtes Gewissen habe ich. Mhm. Irgendwo. Ich weiß noch nicht, wem gegenüber, aber. Ja, naja, dir selbst gegenüber, weil du dich nicht geschützt hast. Klar. Aber, nun ist es ja, wie es ist. Und jetzt muss man ja sehen, dass man das Beste daraus macht. Das Klügste daraus macht. Du hast gerade gefragt, wie gehe ich jetzt mit anderen Leuten um? Ja, ja. Ja, also, ich finde, dass du das denen, mit denen du jetzt in näheren Kontakt trittst, auch sexuellen Kontakt, dass du denen das sagen solltest. Ich habe mich ja dazu entschlossen, gar keinen erstmal zu haben, weil ich weiß gar nicht, wie ich mich da schützen soll, ob man nonstop dann ein Kondom anziehen muss oder wie auch immer. Ich mag, dass du sehr wenig weißt. Ich empfehle dir dringend mal, auf irgendeine Seite einer AIDS-Hilfe zu gehen. Ja. Es gibt ja überall in den größeren Städten AIDS-Hilfen oder vielleicht sogar dort mal ein Beratungsgespräch zu machen. Wo kann man sowas machen? Ja, werden wir dir gleich ein paar Sachen an die Hand geben, dass du erstmal über die Krankheit informiert bist. Da sind ja nun Leute, die sehr gut Ahnung haben, dass du da ordentlich beraten wirst. Vielleicht ist das jetzt im Moment auch so eine Schockreaktion deinerseits, dieses ich mache gar nichts und das ist eine Strafe Gottes. Das ist Blödsinn. Kümmere dich um deine Gesundheit. Unternimm alles, dass du gesund bleibst und dass die Krankheit nicht ausbricht. Und ja, mein Hausarzt sagt es ja auch, ich soll was machen. Ja, so. Und dazu gehört eben eine gute Information. Aufgrund dieser Information kannst du dich dann halt hinterher auch entscheiden, wie du dich weiter verhältst. Das machen wir jetzt, Peter. Wir werden dich jetzt anrufen und du kriegst von uns die ganzen Adressen an die Hand. Je nachdem, wo du wohnst, also in deiner Gegend. Das wäre cool, ja. Und dann informierst du dich und dann hoffe ich, dass du ordentlich und gut behandelt wirst. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Hodenkrebsgeschichte sich bald erledigt. Danke dir. Und natürlich auch, dass du eine Konsequenz jetzt daraus ziehst, was dein wildes Leben anbelangt. Dass du ab sofort wirklich dich absolut, und du wirst informiert werden, wie du dich schützt, absolut schützt, damit du auch keinen anderen Menschen in Gefahr bringst. Nee, klar, das hat doch mein Hausarzt mir völlig klar gemacht, dass das irgendwie Mord ist. Ja. Oder sowas in der Art, ja klar, logisch. Genau. Gut, mein Lieber. Ich danke dir. Du legst bitte auf und wirst von Peter, das ist mein Psychologe heute, der heißt auch Peter, zurückgerufen. Okay? Ja, cool, wunderbar. Ich danke dir. Schönen Abend noch. Alles Gute, viel Glück. Tschüss. Danke, ciao. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Daniela. Daniela ist 45. Guten Morgen, Daniela. Guten Morgen, Domian. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Ich freue mich auch, dass du da bist, Daniela. Hallo. Um was geht's? Ich möchte dir berichten, wie der Tod von Dirk Bach mir ein neues Leben geschenkt hat. Ach. Also ich bin sehr stark übergewichtig, wie Dirk Bach auch, durch eine Essstörung. Mhm. Und ich konnte mit Dirk wenig anfangen. Ich kam mit seinem Humor nicht zurecht, weil ich immer das Gefühl hatte, dass hinter diesem fröhlich-hysterischen eigentlich ein ganz unglücklicher Mensch steckt, war mein Gefühl. Woher kam das Gefühl? Hallo? Ich konnte nicht sagen, warum. Es war einfach so ein Gefühl. Es war mein Gefühl. Mhm. Und dann hatten mir die Ärzte gesagt, dass ich nicht mehr länger lebe, wenn ich eben nicht abnehme. Das habe ich immer gut ignoriert. Mhm. Und dann kam die Nachricht, der Bach ist tot. Und ich hatte nicht damit gerechnet, dass mich das so schockiert. Und dann kam auch Wut in mir hoch und ich habe mir gedacht, so möchte ich nicht mal da liegen. Und außerdem soll dieser Tod nicht vergebens gewesen sein. Ich mache jetzt was. Wie schwer warst du? Wie schwer warst du zu dieser Zeit? 160 Kilogramm. Oh, 160 war eine Größe? Von 1,63. Ja. Und heute wiege ich 30 Kilo weniger. 30 Kilo schon in einem Dreivierteljahr ungefähr runter. Ja, wie, sag mir, so runter gehungert oder wie? Nein, ich mache jetzt Essstruktur, also wirklich ganz strikt, dreimal am Tag zur selben Zeit was essen, normale Mengen, was ich ja früher nicht hatte, und eben gesund, also kein Fastfood, keine Schokolade und sowas. Und natürlich Bewegung, soweit es geht. Also wir wissen ja nicht genau, woran Dirk gestorben ist. Wir vermuten an einem Herzanfall, Herzinfarkt. Aber dieses Unglück hat dich jetzt so, wenn ich es richtig verstanden habe, so aufgerüttelt, dass du in dein Leben geschaut hast und hast gedacht, wenn ich jetzt so weitermache, passiert mir vielleicht irgendetwas anderes sehr Schlimmes und ich schmeiße mein Leben weg. Genau. So hast du es für dich, auf dich dann bezogen. Das habe ich auf mich bezogen, ja. Und habe dann gedacht, nein, also dann werden wir diesem Tod auch noch einen Wert geben, so ungefähr. Mhm. Ich tue was. Mhm. Hat sich denn jetzt, nachdem das passiert ist, hat sich denn dein Bild über den Dirk, über Dirk Bach verändert? Deine Meinung über Dirk? Nicht wirklich. Also du konntest mit deinem Humor nichts anfangen und Ja, ich fand es für mich schwierig, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, dass er da eine gewisse Traurigkeit hinter sich verbirgt. Jeder Komiker, jeder Clown hat natürlich, und auch jeder Entertainer, der sehr lustig auf der Bühne ist, hat natürlich auch eine sehr ernste Seite. Und diese ernste Seite hatte Dirk auch, das kannst du mir glauben. Aber das macht ja das mindert ja seine Arbeit nicht als Unterhalter, als Komiker. Das wollte ich auch nicht sagen damit, um Gottes Willen. Okay, nehmen wir es mal einfach so, dass sich dieser Unglücksfall einfach aufgerüttelt hat, in deinem Leben etwas zu verändern. Und das ist ja schon mal ein ganz guter Effekt gewesen. Und 30 Kilo weniger ist ja schon eine ganz schöne Leistung. Es ist zwar noch ein langer Weg, aber ich gebe nicht auf. Du hast es gerade schon ein bisschen erklärt, wie du diese 30 Kilo jetzt verloren hast. Gelingt dir das immer so kontinuierlich? Oder gibt es zwischendurch Einbrüche oder Fressanfälle oder Verzweiflungsspeisen? Wie ist das? Also ab und zu breche ich gefühlsmäßig schon ein. Und dann passiert mir auch noch ein Fressanfall. Aber ich lasse mich nicht unterkriegen, sondern ich stehe dann am nächsten Tag auf und sage, ich fresse jetzt nicht weiter. Ja. Jetzt wieder auf eine richtige Art und Weise. Ja, so muss man es auch machen. Auch wenn man solche Rückfälle erlebt, muss man sagen, okay, das ist jetzt passiert, aber ich schaue jetzt nach vorne und bemühe mich weiter um den richtigen Weg. Wie sieht denn so ein Fressanfall bei dir aus? Wie kann man sich das vorstellen? Und da esse ich den ganzen Tag durch. Und wenn wir uns vorstellen, ich würde vom McDonald's was essen, dann sind das gut 10 Teile. Also 10 Hamburger oder was ist da so alles? Genau. Ja. Und überhaupt den ganzen Tag isst du dann weiter? Also nicht nur die 10 Hamburger, sondern auch noch irgendwas anderes? So ist es. Da isst ich nur noch. Kommt es einem da irgendwann nicht oben raus? Wie passt doch gar nicht in den Bauch. In den Magen. Da hast du schon recht. In dieser Phase ist mir das so egal. Wie fühlt man sich, wenn man sich so voll gefressen hat, dass es fast wirklich oben in der Speiseröhre schon hängt? Wie fühlt man sich da? Also natürlich hat man Schmerzen und einem ist schlecht, aber das hat für mich auch den positiven Effekt, dass es Gefühle, die durch ein Trauma hervorgerufen werden, tötet. Ah. Darf ich fragen, welches Trauma das ist? Es ist eine Missbrauchsgeschichte. Die schon lange zurückliegt? Ja. Als Kind? Ja. Ja. Wer war der Täter? Die habe ich halt jahrelang tot gegessen. Das ist eine gute Formulierung. Ich habe die jahrelang tot gegessen. Dann kann ich dich jetzt auch besser verstehen. Wie alt warst du, als das passierte? 12. Und wie lange hielt das an? Bis zur Volljährigkeit. So viele Jahre. Wer war der Täter? Ein Familienmitglied. Der Vater? Ja. Bis zur Volljährigkeit hat er dich zu sexuellen Handlungen gezwungen. So ist es, das volle Programm. Das volle Programm, alles. Selbst als du 17 warst. Genau. Hat die Mutter was mitbekommen damals? Angeblich nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, sie hat die Augen ganz schön zugemacht. Wann hast du denn zum ersten Mal, du bist jetzt 45, wann hast du denn zum ersten Mal darüber gesprochen? Mit jemand anderem? Das war erst vor einem Jahr. Ach. Bis dahin war nur Schweigen und Fressen. Schweigen und fressen. Und so mache ich mich nicht mehr kaputt. Das finde ich ganz toll, dass du das jetzt für dich so entschieden und auch gesehen hast, Daniela, denn du machst dich kaputt damit. Und dann würde dieser Mann, den wir gar nicht mal mehr deinen Vater nennen wollen, im Nachhinein dir nochmal schlimmes Leid antun. So ist es, dann hätte er nämlich nochmal gewonnen. Genau. Und das ist nicht akzeptabel. Das sehe ich genauso. Wenn der eine so junge Frau, die seine Tochter war damals, bis zum 17., 18. Lebensjahr vergewaltigt hat, sagen wir es ganz klar, wie kam es dann, dass du von ihm loskommen konntest? Er lebt nicht mehr. Er ist damals dann gestorben, als du 18 warst? Ja. Ach so. Ja. Das war also dein Glück, dass er gestorben ist? So schlimm es klingt, ja. Das heißt, der Tod hat dich erlöst. Sein Tod hat dich erlöst. Ja. Wie war das denn, dann an seinem Grab zu stehen und bei der Beerdigung zu sein? Ich musste mich so beherrschen, ich hätte am liebsten auf seinem Grab getanzt. Wann hast du es denn deiner Mutter erzählt? Viel später, aber sie hat mir nicht geglaubt. Lebt sie noch? Sie lebt noch, ja. Und habt ihr dann nochmal später darüber gesprochen oder heute nochmal darüber gesprochen? Ich habe es dann aufgegeben, weil es tut mir einfach zu weh, dass mir dann auch nicht geglaubt wird. Das kann ich verstehen. Wenn man, da ist dann lieber Schweigen. Was für ein Verhältnis oder was für ein Empfinden hast du denn deiner Mutter gegenüber, zu deiner Mutter? Sehr schwierig. weil ich mich doch ziemlich im Stich gelassen gefühlt habe. Ich glaube, das stimmt auch. Ich kann es auch nicht glauben, dass sie es nicht bemerkt hat. Wie viel wart ihr in der Familie? Wie viele Personen damals? Drei. Also der Vater, die Mutter und ich. Ich bin die Einzige. Mhm. Wann hat er das denn immer mit dir gemacht? Das war dann meistens nachts oder auch während dem Wochenende, wenn meine Mutter, weil ich hatte dann auch Samstagsschule, weil ich auf einer Privatschule war, da ist Mutter dann schon voraus ins Landhaus gefahren und er als Geschäftsmann hatte angeblich noch immer was zu tun in München. Hm. Und wenn es nachts war, das heißt, deine Mutter schlief dann auch in der Wohnung, wo das passierte? Ja, ja. Kam er dann in dein Zimmer oder wie? Er kam in mein Zimmer, ja. Hm. Hat er dir gedroht, wenn du was sagst, dann passiert das und das und das? Das Übliche. Ich denke, diese Geschichten sind alle ähnlich. Mhm. Ich finde das ganz erschütternd, Daniela. Ich finde es erschütternd, dass deine Mutter angeblich nichts gemerkt hat. Und fast noch erschütternder finde ich, dass deine Mutter es dir nicht glaubt im Nachhinein. Das ist ein großes Drama, finde ich. Aber ich finde deinen Entschluss so gut, das möchte ich nochmal klar unterstreichen, dass du jetzt sagst, du hast ja mit der Faust auf den Tisch gehauen, hast gesagt, ich nehme jetzt mein Leben in die Hand. Ich will abnehmen. Ich will nicht, dass der im Nachhinein noch einen Triumph hat, dass dieses Schwein, das mein Vater ist, der dir so viel angetan hat, dass er jetzt nochmal triumphiert. Das darf nicht sein. Nein, ich erlaube ihm nicht, dass er diesen Sieg jetzt auch noch davon trägt. Genau. Ich will leben und ein gutes Leben. Das finde ich ein gutes Statement, Daniela. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du in Sachen Missbrauch noch keine therapeutische Betreuung gehabt hast. Oder? So ist es. Ja. Würde ich dir auch dringend anempfehlen. Vielleicht gelingt es dir dann noch besser, auch deine Funde loszuwerden, wenn du auch noch seelisch betreut wirst zudem. Ja, also das hab ich mir auch schon überlegt, sowas in der Richtung zu machen. Ja, das wird dir jetzt gleich mein Psychologe noch erklären und vielleicht dir noch ein paar gute Tipps geben, wie du es einfehlst. Gestatte mir noch eine Frage am Ende. Ja. Lebst du alleine oder bist du in einer Beziehung? Ich war 13 Jahre in einer Beziehung und die ist leider an diesem Dicksein gescheitert. Naja. Hm. So, aber das Dicksein ist bald Vergangenheit. Genau, ich gebe nicht auf. Das finde ich sehr gut. Daniela, also nochmal, ich finde es super, dass du das so gemacht hast und ich freue mich, dass die Katastrophe, dass Dirk verstorben ist, zumindest so einen Effekt ausgelöst hat bei dir, dass du zu diesem Lebensweg dich entschieden hast. Absolut. Ich wünsche dir wirklich alles Gute, viel Kraft und vielleicht können wir auch nochmal in einem Jahr oder so telefonieren. Dann erzählst du mir, wie es weitergegangen ist. Das mache ich gerne und deine Sendung ist einfach super. Dankeschön, das freut mich, dass du sagst. So, kann liebe Daniela. Vielleicht noch ein Autogramm von dir haben? Ja, du sagst gleich dem Peter deine Anschrift und dann machen wir das gerne. Ich danke dir. Du legst auf und wir melden uns gleich. Mache ich, dankeschön. Tschüss Daniela, ciao. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Hier ist Björn. Björn ist 18, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Björn. Was ist denn bei dir los? Ja, also ich würde sagen, momentan, ich habe jetzt die Chance auf, auch wenn es jetzt ziemlich naiv klingt, auf eine Art neues Leben. Sag nochmal, ich habe es nicht verstanden. Und zwar, ich habe eine Chance auf so eine Art neues Leben jetzt. Also es klingt ziemlich naiv, aber... Du hast eine Chance auf ein neues Leben? Ja, weil ich hatte die letzten 2 Jahre ziemlich viel Terror und Mist gebaut und so einen Kram und jetzt... Das ist vorbei und ich denke, jetzt habe ich die Chance, einen Neuanfang zu machen, krieg das aber irgendwie nicht ganz hin. Was hast du denn für Mist gebaut in den letzten Jahren? Und zwar, da gab es ein Mädchen und meinen besten Freund und es war immer ein Hin und Her mit den beiden. Mal war ich mit ihr zusammen, mal war er mit ihr zusammen. Mhm. Das Ganze ging über 2 Jahre und wir waren auch zwischenzeitlich waren wir in einer Dreierbeziehung. Mhm. Also ich mochte ihn dann irgendwann auch nicht mehr, aber sie durfte halt mit beiden rummachen, weil sie hat immer weiter auf mich einterrorisiert, dass ich dann irgendwann dazu Ja gesagt habe. Mhm. Also hast du es ihr zuliebe gemacht? Ja, genau. Und ja, insgesamt war ich jetzt fast anderthalb Jahre mit ihr zusammen, wenn ich jetzt das einmal zusammenziehe. Und er auch circa. Und jetzt, vor zwei Tagen haben wir uns jetzt getrennt und ich möchte mir jetzt endlich den neuen, ich möchte jetzt einen Schlussstrich ziehen damit und nicht mehr mit ihr zusammenkommen. Und aber du hast doch, ich hatte jetzt gerade schon Sorgen, dass du irgendwie kriminell gewesen bist oder sowas. Aber in dem Sinn hast du doch kein Mist gebaut, sondern es war einfach eine traurige, tragische Liebes. Ja, aber es war einfach dumm. Ich bin immer wieder mit ihr zusammengekommen. Jeder aus meiner Familie oder aus meinem Freundeskreis hat gesagt, ja, nein, Björn, komm, mach das nicht. Das ist eine doofe Sache, die nutzt dich nur aus und so ein Kram. Mhm. Und ich bin immer wieder auf sie reingefallen. Und ja, das passiert einem leider Gottes immer wieder im Leben sowas. Ja. Dass man da nicht schlau wird. Ist das denn das Einzige, was du so an negativen Sachen erlebt und gemacht hast in den letzten Jahren? Nein, jetzt kommt der zweite Punkt. Das ist jetzt abgeschlossen mit ihr. Und jetzt habe ich die Chance, ich mache gerade eine Grundausbildung und gleichzeitig noch ein Fachabi auf dem Berufskolleg. Mhm. Gut, sehr gut. Und ich war auf der Realschule, bin da fertig und jetzt mache ich dies, weil ich ziemlich gut mit Computern umgehen kann, als Systemintegrator-Assistent. Und ich habe aber das Problem, dass mein Computer läuft, wenn es hochkommt, am Tag 22 Stunden und wenn es runtergeht, 10 Stunden mindestens. Und die Zeit sitze ich dann auch davor und spiele den ganzen Tag und komme nicht davon weg. Ach so. Und das heißt, ich... Achso, das ist quasi schon eine Computerspielsucht. Ja, und das ist jetzt schon seit über 2 Jahren zum Beispiel. Ich habe lange Zeit das berüchtigte Spiel WoW gespielt. Mhm. Da habe ich auf einem Charakter über 2000 Spielstunden. Boah. Das sind fast, ich glaube, fast 3 Monate. Das hast du neben diesem ganzen Liebeschaos auch noch gemacht. Genau. Mhm. Ich muss sagen, da sind nicht immer negative Sachen, da habe ich ziemlich gute und nette Leute kennengelernt, die mir auch ziemlich viel Halt geben. Und ich spiele auch immer noch WoW, aber maximal 4 Stunden die Woche, das kann ich kontrollieren. Du sagst, du hast neue Leute kennengelernt, die dir Halt geben. Hast du von diesen Menschen mal einmal einen real getroffen? Ja, wir treffen uns einmal im Jahr in der Mitte von Deutschland mit diesen Leuten. Und das ist einfach ein Wochenende. Das ist besser als Weihnachten für mich. Gut, das mag ja sein, aber da darf man sich nichts einbilden, das sind keine Freundschaften. Zur Freundschaft gehört, dass man real oft anwesend ist und sich austauschen kann, eben auch über andere Sachen. Ja, wir waren immer über die Stimme haben wir immer geredet und also ich würde die Leute schon als fast meine Familie sogar ansehen. Ja, Vorsicht. Das ist ganz schnell vorbei, wenn das Spielen vorbei ist. Ja, ich weiß. Die Definition läuft über das Spielen. Kriegen deine Eltern das mit dem Spielen? Mein Vater spielt selber WoW. Ach du je. Jetzt selber nicht so viel. Mein Vater ist Chef einer Firma und spielt auch nur, wenn er abends dafür Zeit hat. Ist aber halt sehr Fantasy interessiert und so ein Kram. Und das heißt, denen ist das egal, wenn du auch spielst? Ja, sie sagen selber, ich soll nicht so viel vor dem Computer sitzen, aber ich sage dann immer, ich sitze gar nicht so viel vor dem Computer und lerne da, weil ich mache ja als Systemintegrator nur Sachen am Computer wie Programmieren und so ein Kram. Aber eigentlich komme ich nach der Schule, wenn ich denn in der Schule war, ich war jetzt zum Beispiel jetzt über 3 Tage nicht in der Schule und... Du hast 3 Tage nur gespielt? Ja. Das ist einfach. Und das ist natürlich scheiße. Das geht nicht. Ja, und ich sitze zu Hause und denke nach, weil ich kann halt irgendwie nicht anders. Und das heißt, letztendlich läufst du jetzt Gefahr, dass du deine schulische Entwicklung riskierst wegen des Spielens. Dass du. Ja, genau. Und das ist natürlich hochfatal, was du da machst. Also wir halten mal fest, die Sache mit der Freundin, die Sache, da würdest du sagen, da ist jetzt ein Strich drunter und jetzt kann ich nach vorne gucken. Ich bin nicht mehr gefährdet, zu ihr zurückzugehen. Stimmt das? Ja, ich habe sie überall geblockt und so einen Kram. Ja, also ich denke nicht, dass ich den Fehler nochmal machen werde. Okay, das war schon mal ein guter Grundsatz. Denn wenn man in so etwas verwickelt ist, das absorbiert natürlich auch sehr viel Kraft von einem. Ja. Und lenkt einen ab und bringt natürlich gar nichts und macht einen nur fertig. So, jetzt muss das andere Problem muss angegangen werden. Wenn du sagst, würdest du wirklich sagen, also ich frage es nochmal ganz klar, das ist eine Sucht, die du da hast. Ist das eine Sucht? Ja, ich sage es selber zu mir, das ist eine Sucht. Mhm. Hast du denn schon mal versucht, dass du mal einen Tag oder mehrere Tage gar nicht spielst? Ich so drastisch habe ich es jetzt noch nicht gemacht. Ich habe lange Pausen in WoW gehabt, zum Beispiel ein halbes Jahr, weil ich gesagt habe, nee, jetzt kommt Schule und so ein Kram. Aber ich weiß nicht, ganz vom Computer weg, alle meine Freunde sind online. Ich habe da alle meine Kontakte, da habe ich meine Welt aufgebaut sozusagen. Das klingt jetzt... Aber du hast schon mal ein halbes Jahr nicht gespielt. WoW. WoW, ja, die anderen Spiele habe ich ja trotzdem noch gespielt. Ich verstehe. Und wenn ich zum Beispiel jetzt, sagen wir, würde den Computer jetzt einen Tag weglassen. Ich hätte genau einen Freund, mit dem ich was machen könnte. Und mit dem spiele ich meistens dann auch zusammen irgendwie so an der Konsole oder sowas. Das meinte ich gerade damit. Wenn du sagst, die anderen, das sind deine Freunde. Das sind nicht deine Freunde. Den einzigen Freund, den du hast, ist der, mit dem du dann auch was machen könntest. Ja, meine ich ja. Wenn ich jetzt die real treffen und wir dann zu zweit auf dem Sofa sitzen. Aber sonst, ich wüsste gar nicht, was ich machen soll, weil ich habe inzwischen, ich durfte in meiner Beziehung mit meiner Freundin, durfte ich mit keinem Mädchen schreiben. Mir wurde der Kontakt zu allen meinen Freundinnen von früher verboten. Okay, also, aber das kannst du jetzt alles wieder aufleben lassen. Du kannst gerne und viel mit Mädchen schreiben, würde ich sagen, schlage ich dir vor. Ja, das habe ich ja schon angefangen. Ja, und du kannst auch viele Kontakte wieder aufleben lassen. Das ist alles gut. Björn, ich finde, du musst da jetzt einen radikalen Schnitt machen. Sonst, ich habe wirklich Sorge, dass du einmal deine schulischen Leistungen nicht schaffst oder sogar die Schule schmeißt, im schlimmsten Fall. Und dann geht's wirklich richtig bergab. Du hast es ja sehr klug und gerade sehr richtig gesagt. Ich stehe jetzt an einem Punkt, wo ich ein neues Leben anfangen kann. Ja. Aber es hemmt ja. Und das ist der größte Hemmklotz, diese Spielsucht. Das ist ja mittlerweile eine anerkannte Erkrankung. Ja, ich weiß, ich habe mich da schon ziemlich viel erkundigt. So, und ich möchte, dass mein Psychologe dir das jetzt noch genauer erklärt und dir auch sagt, wohin du gehen solltest und was du unternehmen solltest. Ich finde, du musst dich jetzt an einen Fachmann wenden. Das musst du machen. Zieh die Notbremse. Auch wenn du jetzt ein bisschen Angst hast, wer weiß, wie das so ist und wie das geht, geh mal rein in diese Angst. Mach es, unternimm es, mach es für dich, damit du eine gute Zukunft und ein gutes Leben hast. Ich bin hundertprozentig sicher, dass du nach einer gewissen Zeit, wenn du es im Griff hast, sagst, das war genau der richtige Schritt, den ich tun musste. Ja? Ja. Mein Lieber, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von uns, von meinem Psychologen, dem Peter, zurückgerufen. Alles Weitere regelt ihr dann im Hintergrund, okay? Ja, okay, dann vielen Dank und ich wollte noch fragen, ob ich vielleicht auch eine Autogrammkarte haben darf. Ja, die Adresse sagst du gleich deinem... Alles klar, okay, dann vielen Tschüss. Dank. Alles Gute, Björn. Tschüss. Tschüss. Ich muss mal was zu den Autogrammkarten sagen. Es ist natürlich immer sehr nett, wenn die Leute danach fragen. Aber ich weiß so von vielen Reaktionen, dass andere Zuschauer und Zuhörer sich genervt fühlen, wenn immer wieder gefragt wird nach dem Autogramm. Also daher die Bitte, wendet euch ganz einfach an unsere E-Mail-Adresse und sofort bekommt ihr ein Autogramm. Und dann muss man das nicht immer so hier auf dem Sender thematisieren, obwohl ich es auch sehr nett finde. Aber ich gebe es mal so weiter, weil ich so Rückmeldungen bekommen habe von Zuschauern und Zuhörern, die gesagt haben, immer im Hintergrund oder am Ende eines Gesprächs dann dieser Autogrammwunsch. Ich habe es nur mal so gesagt. So, 1.33 Uhr haben wir und hier ist Marc. Marc ist 36. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, lieber Jürgen. Ich grüße dich. Lieber Marc, um was geht's? Ja, es geht darum, also vielleicht ganz kurz der Grund, dass ich heute überhaupt nicht getraut habe, dich anzurufen. Ich habe heute eine Aufzeichnung auf Bibel TV gesehen und deine Buchvorstellung und da habe ich gedacht, das ist ein Zeichen, da den musst du heute anrufen. Mensch, da war ich voriges Jahr im Februar oder so. Ja, haben Sie es wiederholt? Genau. Ja, die Retorte. Ja. Ja, mein Thema ist mein Thema ist für mich persönlich ein bisschen heikel, deswegen wähle ich den Weg über die Anonymität zu dir. Auf meinem Freundeskreis kann ich niemanden ansprechen, weil es einfach zu brisant ist. Ich bin verliebt in eine Frau, die verheiratet ist. Und es ist, also die Geschichte läuft jetzt seit knapp 4 Monaten oder ein bisschen mehr als 4 Monaten und also da läuft schon was. Da läuft schon was, ja genau. Ja. Wo habt ihr euch kennengelernt? Wo und wie? Wir haben uns auf einer Privatparty kennengelernt, auf dem Geburtstag und Du kanntest sie vorher gar nicht? Nein, gar nicht. Ich habe da gesessen, habe gedacht, es wird ein langweiliger Abend, aber sie kam rein und es wurde auf einmal ein schlagartig fantastischer Abend. Kam sie allein oder mit ihrem Partner? Sie kam allein. Ja. Sie kam allein und sie hat sich halt so unter den Tisch gesetzt und es war... Von Anfang an war es einfach toll und der Geburtstag endete oder verlief so, dass wir im Prinzip vom Geburtstag gar nichts mitgekriegt haben, sondern uns nur unterhalten haben von 8 bis um 4. 4 nächsten Morgen. Mhm. Auf der Party? Auf der Party, mhm. Genau. Wie lange ist sie verheiratet schon? Ja, das siebte Jahr jetzt. Ja. Siebte Jahr. Das verfliegste siebte, dachte ich mir so, ne? Ja. Ist sie in deinem Alter ungefähr? Ja, sie ist in meinem Alter. Sie ist auch 36. Kinder? Ja, richtig. Ein Kind, 18 Monate. Oh, 18 Monate erst. Ja, genau. Au. Und O ist genau das O, was ich mit dir besprechen möchte. Denn es ist ja jetzt, wie gesagt, schon ein paar Monate her und ich bin ja auch nicht mehr in einem Alter, wo ich jetzt noch ewig warten möchte. Und schon ganz gerne so langsam. Ich habe ja auch Zielvorstellungen, weißt du? Du möchtest nicht warten, um was? Ich möchte nicht warten, bis ich 50 bin und mit 50 dann die Entscheidung kommt, ich kann doch nicht mit dir zusammenkommen. Achso, okay, 50, so schnell wirst du noch nicht 50. Das stimmt, ja, es war jetzt auch nur... Ich verstehe schon. Lass mich was fragen zur Einordnung. Ist das jetzt so eine Liebelei, so eine Affäre oder bist du... Seid ihr richtig verliebt ineinander? Also wenn wir beide uns sehen, ist das ein Gefühl von Heimat. Oh. Also du bist verliebt. Ich höre. Ja, ist sie denn auch in dich verliebt? Ja, ist sie. Würde sie das auch so dramatisch sagen? Das ist ein Gefühl von Heimat? Ja, hat sie schon. Erzählt sie auch etwas über ihre Ehe? Ich will es mal so beschreiben. Ja, aber nur Dinge, von denen sie glaubt, dass sie mir nicht wehtun. Was hat sie dir denn erzählt, was du interessant fandest? Was hat sie erzählt? Ja, also alle Rahmenbedingungen, sie beschreibt alle Möglichkeiten, wie es möglich ist, dass wir uns treffen. Sie beschreibt Möglichkeiten, Aber sie sagt nichts über den Zustand der Ehe. Nein, das tut sie wenig. Ja. Wenig bis gar nicht, weil, und das finde ich auch so, das mag vielleicht bescheuert klingen, aber ich finde es einen fantastischen Charakterzug, dass sie diesen Mann, auch wenn du mich jetzt gleich dafür verurteilen wirst, dass sie diesen Mann auch noch schützt, verstehst du? Sie befindet sich in einem unglaublichen Dilemma und schützt den auch noch, dass sie davon gar nichts erwähnt und, ne, das, ja. Ja, gut, also geht's fremd, ja, so viel Schutz ist auch nicht. Ich vermute mal, dass die Ehe alles andere als in Ordnung ist, sonst hätte sie sich nicht so in einen anderen Mann so euphorisch verliebt. Tja. Vermute ich mal. Wo trefft ihr euch denn? Wir treffen uns entweder auf neutralem Boden oder bei mir. Mhm. Nun hat sie ein kleines Kind. Wie arrangiert sie das, dass sie das Kind kennenlernen lässt? Da gibt's ja zum Glück genügend Möglichkeiten. Also durch eine Tagesmutter ist das geregelt die Freundin deckt sie und ja. Da ist schon jemand eingeweiht. Da ist eine Freundin ist eingeweiht. Ja, also sie ist eingeweiht. Mein Freund ist halt nicht, aber sie ist ihre Freundin ist eingeweiht. Und wie oft seht ihr euch? Ja, unregelmäßig, so wie es das halt erlaubt. Es ist halt mal einmal die Woche, mal gar nicht, mal zwei Tage am Stück, so wie es halt passt. Und kommuniziert ihr viel? Ja. Das schon. Ständig übers Handy und obwohl ich schon am Anfang hatte ich echt Skrupel, ihr auch zu schreiben. Mhm. So. Das ist so meine innere moralische Instanz. Also das kommt ja noch dazu. Ich glaube, dass du fast mehr ein schlechtes Gewissen hast als sie, oder? Glaubst du? Ich weiß nicht, es hört sich für mich fast so an, dass du da vorsichtiger rangehst. Sie hat noch kein Mal gesagt, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, wenn sie sich mit dir trifft? Es ist schwer, mich zu erinnern. Ich glaube nicht. Nee. Also ich glaube nicht. Es ist einfach, ich habe einfach total... verstehst du, ich gehe daran zugrunde an dem Gedanken, dass ich total verliebt bin in die Frau und sie in mich und ich das weiß. Mhm. Und gleichzeitig könnte ich mir auf die Fresse hauen dafür, dass ich dem Mann so eine Scheiße antue. Ja, deswegen meine ich das ja, dass du dir fast ja mehr moralische Gedanken machst, als ich vermute, dass sie das tut. Denn sie tut das ihrem Mann und du tust das nicht an. Ohne ihr dazu tun, wäre das überhaupt nicht dazu gekommen. Also ich finde immer, die moralische Schuld trifft den Partner, also jetzt sie, dich nur marginal. Hätte sie an dem Abend nichts Besonderes, hätte sie sich nicht besonders verhalten dir gegenüber, wäre nichts passiert. Ja, richtig. Aber jetzt ist die Frage. Die Frage ist ja bei so einer Konstellation immer, wie lange kann man das machen? Und was will man? Das ist der Grund meines Anrufs, Jürgen. Ich weiß einfach nicht, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Weißt du? Du bist richtig verliebt und das ist natürlich wahnsinnig. Ist man ja ganz hilflos und weiß gar nicht, wie man sich verhalten soll. Und ja, und das absolute Paradoxon ist, vor 4 Wochen circa, habe ich mal versucht, in Anführungsstrichen Eier zu zeigen und habe eine Entscheidung verlangt. Und die Antwort war, ich kann mich nicht trennen wegen dem Kind und ich will das dem Kind nicht antun. Ja, das alte Lied, der alte Spruch. Das alte Lied, ja. Und immerhin hast du relativ früh schon gesagt, hast du schon um Konsequenzen gebeten. Nun läuft es 4 Monate, das Ganze. Vielleicht, man weiß es ja nicht, vielleicht bist du ja auch einfach nur eine willkommene Affäre. Vielleicht ist sie ja gar nicht so groß in dich verliebt, wie du in sie. Und sie spielt dir das nur vor. Ich meine, du hast natürlich die allerbeste Meinung über sie, ist mir schon klar, du bist verliebt. Aber trotzdem muss man das ja mal berücksichtigen. Und woran erkennt man sowas? Kannst du mir kurz sagen? Ja, sehr schwer zu sagen. Sehr schwer zu sagen. Wenn sie sehr gut spielt, in dem Status quo, den ihr jetzt habt, ist das äußerst schwer herauszubekommen. Also ich glaube, es gibt bestimmt so ein paar Menschen, die jetzt zuschauen und sich vielleicht ein Stück weit damit identifizieren. Ne? Es ist einfach total schwer, das, was du beschreibst, zu erkennen. Wo ist jetzt Schauspiel und wo, ne? Du erkennst es dann, wenn die Zeit reif ist und du wirklich ultimativ wirst und du ihr sagst, ich kann so weiter nicht leben. Jetzt haben wir 4 Monate, sagen wir mal, es kommen noch 5 oder 6 oder 8 oder 9 Monate drauf, dann ist es ein Jahr. Und wenn du dann sagst, pass mal auf, ich kann das nicht, wir brauchen eine Entscheidung, was willst du? Du, wie immer sie heißen mag, du musst eine Entscheidung fällen. Ich, Marc, möchte mit dir ein Leben leben. Und ich bin auch bereit, dass das Kind in meiner Nähe ist. Ist das so? Ja, das ist so. So, und dann ist sie gefordert und dann muss sie die Hosen runterlassen. Dann muss sie sagen, dann wirst du sehen, was los ist. Dann muss sie, ich meine, irgendwann muss man dieses Gespräch offen führen. Da muss man auch fragen, was ist mit deiner Ehe los? Warum machst du das? Warum lässt du dich auf einen anderen Kerl? Warum lässt du dich auf mich ein? Sag mal, dieses Gefühl, was, oder diese Szene, die du gerade beschreibst, ne? Die kommt aber erst dann, wenn die Gefühle abgekühlt sind. Nein. Die kommt dann, wenn man es nicht mehr aushält, in dieser Konstellation zu leben. Dann kommt dieses Gespräch. Es ist halt das Problem, ne? Also was ziehe ich vor? Den Schmerz jetzt oder den Schmerz, wenn sie es abbrechen sollte? Verstehst du? Ich habe ja die Wahl zwischen dem Schmerz, jetzt die nur phasenweise zu haben. Oder dem Schmerz, wenn sie ultimativ Tschüss sagt, ne? Ja, aber ich sag dir, diesen Schmerz, den du jetzt hast, den wirst du sowieso gar nicht mehr so lange ertragen. Das habe ich so ein Gefühl, wie ich dich gerade kennenlerne. Wenn dir das jetzt schon so zu schaffen macht, wird dir das in weiteren 2 Monaten den Schlaf rauben. Und dann stehe ich ja auf dem Standpunkt, dann lieber einmal den Hammerschmerz aushalten, als so ein Gedöns. Okay. Also irgendwann musst du Tacheles mit ihr reden, was sie will. Was sie will, was sie für dich empfindet, was sie für ihren Typ empfindet. Das sind die entscheidenden Fragen. Und wenn die wirklich, nehmen wir mal an, da ist keine Liebe mehr bei denen. Kann ja sein, dass es nur noch irgendwie Gewohnheit ist oder weiß ich was. Und die wirklich in dich verliebt ist, kommt die nicht mit so einem Spruch, ich bleibe bei ihm wegen des Kindes. Never. Never. Dann ist die Liebe so stark, dann sagt man, so wie das 1000 und Millionen andere Paare auch arrangieren, dann sagt sie, okay, ich finde einen Weg fürs Glück. Weißt du, der Spruch ist ja ausbaufähig, ne? Von wegen dem Kind. Sie sagt, ich liebe ihn irgendwo, aber es hat sich auseinandergelebt und abgeschliffen. Ist das für mich jetzt so ein Strohhalm oder ist das für mich die Karte auf Wiedersehen? Weißt du? Kann beides sein. Im Moment, so wie du es ja schilderst, kann das beides sein. Aber es, wie gesagt, es muss irgendwann, muss es klar werden, wo es wirklich hingeht. Und wahrscheinlich habe ich davor Schiss, weißt du? Ja, hätte ich auch, klar. Ist auch nur menschlich, dass man da Schiss hat. Aber ich finde, lieber, wie heißt dieser Spruch, lieber ein Ende ohne Schrecken als ein Schrecken ohne Ende oder sowas. ist ein Spruch, aber irgendwo ist was dran. Das macht einen kaputt, wenn man das so lange, ich habe hier schon mit Leuten gesprochen, Marc, die sowas über Jahre gemacht haben. Die waren alle verzweifelt. Die waren alle fertig mit den Nerven. Okay. weil es einfach, das ist einfach eine Lügenkonstruktion ist und man fühlt sich dann hinterher irgendwann auch verletzt und gedemütigt und man hechelt da hinterher. Ja, dann, ja. Dann fährt sie mit ihrem Typ in Urlaub und du kannst nicht mit ihr in Urlaub fahren und dann machen die da grauenhaft, furchtbar ist. Genau, das ist jetzt gerade das Thema. Sie fährt jetzt mit ihm in Urlaub. Ja. Und ich habe sie vorher, ich weiß nicht wie viele Monate, in mein Leben reingelassen. Mhm. Sie kennt alles von mir, ne? Mhm. Alles. Mhm. Und jetzt fährt sie mit ihm in den Urlaub. Mhm. Ja, super. Das tut weh. Boah. So, Marc, ich habe dir alles klar gesagt. Du musst. Ich danke dir. Du musst. Danke dir. Ich muss es nicht wiederholen. Ja, eine. Okay, das war eine klare Ansage und ich danke dir ganz herzlich. Sehr gerne, Marc. Viel Glück und alles Gute wünsche ich. Würde ich dir auch. Mach Dankeschön. Gut. Tschüss. Ciao. Und hier ist Lore, 64. Guten Morgen, Lore. Guten Morgen, Domian. Hallo, Lore. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ich freue mich, dass du da bist. Eine Frau mit dem schönen alten Namen Lore. Ja, Abkürzung von Eleonore. Oh, noch schöner, noch schöner. Nee, ich finde das nicht so schön. Ach doch, ich finde es schön. Das birgt schlimme Erinnerungen. Warum? Also, mein Thema war gestern Familie. Ja. Und da wollte ich was zu sagen. Gerne, dann leg mal los. Darf ich das heute auch noch? Ja, natürlich, na klar. Ja, ich bin 1949 geboren. Mhm. Meine Mutter war 15, ich bin Vergewaltigungskind. Ah. Und bin dann ins Heim gekommen. Ja. Also ich bin von Geburt an in Heim gewesen. Weißt du, wer deine Mutter vergewaltigt hat? Nein, das weiß sie auch nicht. War wohl auf dem Nachhauseweg. Das hat sie mir später erzählt, aber nur ganz kurz, weil ich sie gefragt habe, warum sie mich abgegeben hat. Wie alt warst du denn, als du deine Mutter dann mal getroffen hast? 13. Ach, 13. Und da hat sie dir schon erzählt, dass du ein Kind aus einer Vergewaltigung bist? Mhm. Wie hast du das denn damals aufgenommen? Ja, nicht so gut, also, weil die Nonnen haben dann immer gesagt, ich wäre im Straßenkram geboren, meine Mutter wüsste meinen Vater nicht und ich würde genauso werden. Wusstest du denn überhaupt damals, was Vergewaltigung bedeutet mit 13? Ich verstehe dich kaum. Ich habe gefragt, wusstest du denn damals mit 13, was Vergewaltigung bedeutet? Ja. Das schon. Und dann wollte auf Familie zurückkommen. Mhm. Da habe ich mit 6, 7 Jahren eine blühende Fantasie gehabt, habe mir ein paar Kinder geschnappt. Unsere Puppen waren die Kinder, der eine war der Onkel, die eine war die Tante. Mhm. Und dann habe ich Familie mit denen gespielt. Mhm. Mhm. In dem Heim, wo du warst? In dem Heim, ja. Ja. Und als Kind schon gesagt, wenn ich volljährig bin, heirate ich. Und wieder eine eigene Familie haben. Das war der Traum. Ja. Ja. Und ich habe also ideal, also das, eine vollkommene Familie, die muss ganz toll sein und in meinen Fantasien habe ich mir da. Ja. Hast du denn dann später dann eine Familie auch gegründet? Ja. Ich bin am 8. Mai 21 geworden und am 15. Mai habe ich geheiratet. Oh, das ging aber flott. Ja, und den Mann kannte ich auch nur erst 4 Monate. Und hat das funktioniert? Nö. Nee. Wie lange warst du mit dem zusammen? 18 Jahre verheiratet. Immerhin. Ja. Und wie viele Kinder habt ihr bekommen? 3. Ja. Gab es dann später nochmal Kinder? Nein. Also 3 Kinder hast du? 3 Kinder. Gutes Verhältnis zu den Kindern? Ja, ich wohne jetzt in einer betreuten Wohngruppe. Mhm. Und die kommen mich besuchen, die feiern Geburtstag bei mir. Ich habe so ein tolles Verhältnis. Also da läuft alles richtig gut. Ja, das ist doch also ich kriege die ganze Liebe wieder, die ich denen als Kindern gegeben habe. Ja, und die, die du als Kind nicht bekommen hast. Nee, aber ich habe meinen Kindern. Ja, habe ich schon verstanden, ja. Das, volle Liebe, dass sogar Therapeuten gesagt haben, ich würde zu viel Liebe geben. Und dann habe ich gedacht, das geht doch gar nicht, zu viel. Aber heute weiß ich, was die damals gemeint haben. Sag mal, Lore, wenn man weiß, dass man das Produkt einer Vergewaltigung ist, wie fühlt sich das so das ganze Leben an bis heute für dich? Ja, ich bin mit 16 auf dem Nachhauseweg auch vergewaltigt worden von zwei Männern. Und habe das bitterlich erfahren, selber am Körper. Und das ist eine ganz schlimme Sache. Also ein ungewolltes Kind zu sein und dann auch in den Heimen die Nonnen mich immer geschlagen und gesagt, also immer das Gefühl gekriegt, du bist nichts wert. Das ist ja besonders gemein, dass Nonnen so mit dir umgegangen sind. Gerade Nonnen hätten ja mit großem Mitgefühl an dich herangehen müssen und dich hegen und pflegen müssen. Das war damals, in der damaligen Zeit nicht. Das war nicht so. Nee. Ist es heute bist du eine Frau von 64, kommt dir manchmal immer noch das Gefühl, ich bin eigentlich auf der Welt nicht gewollt? Ja, ich bin ja sehr krank. Ich bin Alkoholikerin geworden und tablettenabhängig und borderline. Also ich habe mich so missachtet, mich selber gehasst und, und das war ganz schlimm. Und seit dem letzten Jahr ist bei mir so ein Schalter im Gehirn umgedreht, dass ich mir gesagt habe, dass kein Mensch mehr wert ist, dass ich mich kaputt mache. Ich denke positiv. Ich mache nur noch schöne Sachen. Das ist richtig so. Die mir gefallen und so. Was macht denn die Alkoholerkrankung? Bitte? Was macht denn deine Alkoholerkrankung? Ja, 2 Jahre trocken. Ah ja. Und die Tabletten sind auch weg? Ja. Geht es dir denn? Ich bin chronisch krank, weil ich eine traumatisierte Kindheit hatte und Jugend. Dadurch bin ich physisch krank geworden. Bei der dritten Geburt habe ich eine Wochenbettpsychose gehabt. Ach du je. 3 Monate ging das. Ich wollte sie verschenken. Ich habe dem Arzt gesagt, schenke ich ihn, konnte mitnehmen. Und Lore, ich habe mich überfordert gefühlt. Noch ein drittes Kind, die Ehe kaputt und Hast du denn damals, nachdem die Ehe deiner 18 Jahren kaputt war, da warst du ja immer noch eine junge Frau, hast du noch mal einen neuen Mann kennengelernt? Nee. Bis heute nicht? Nee. Ich war wohl letztes Jahr nach 30 Jahren Schmetterlinge im Bauch, so verliebt in einen Mann. Ach. Also, Voriges Jahr? Ja. Und das nach 30 Jahren. Erzähl, was ist draus geworden? Nichts mehr. Ah. Das ist nach 3 Wochen kaputt gegangen. Wie schade. Ja, und dann, der wollte nur 6. Und da bin ich also kein Typ für. Also Freundschaft besteht auch aus was anderem. Ja, aber da waren nach 30 Jahren die großen Verliebtheitsgefühle wieder da. Ja, und das war so schön. Das Gefühl konnte mir keiner wegnehmen. War es denn dann nicht umso trauriger, als es nicht geklappt hat hinterher? Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Das hat verdammt weh. Das hat weh getan. Aber ich bin erst einmal damit anders umgegangen. Ich habe gesprochen darüber hier in der Gruppe mit den Betreuern. Bin da gut aufgefangen worden. Ich habe den Eindruck, dass du so im Laufe deines Lebens und vor allen Dingen jetzt auch im etwas fortgeschrittenen Alter noch sehr viel lernst und anders machst. Ja. Das finde ich ganz toll, dass du das schaffen die meisten Menschen nicht, wenn sie schon so alt sind wie du. Ja, das sagen viele. Ich wäre eine starke Frau und wie toll ich das mache und sich von allen Seiten zu hören. Ich würde dich gerne was fragen zu deiner leiblichen Mutter. Die hast du damals getroffen, als du 13 warst. Die hat Kontakt zu dem Heim aufgenommen, in dem du warst. War das so? Nee, das war anders. Weil die Nonnen immer so negativ über meine Mutter gesprochen haben, habe ich gesagt, ich möchte die kennenlernen. Und dann ging das übers Jugendamt. Und das haben die damals ernst genommen, dass ein 13-jähriges Mädchen das gesagt hat. Ja, anscheinend, Und dann kam die... Und dann kam die Mutter in das Kloster. Nee, ich durfte ein paar Tage zu ihr. Ach so. Ein paar Tage gleich. Die wohnte in Dortmund. Da hat das Jugendamt genehmigt, eine Woche, dass ich da hin durfte. Wie war denn diese Woche dann bei der Mutter? Ah, nicht so gut. Ist ja da verheiratet gewesen und hat noch 7 Kinder. Mhm. Und die haben dann in so einem Hinterhaus in 2 Zimmern gehaust. Mhm. Und der Stiefvater war Alkoholiker. Ach Gott, da warst du wahrscheinlich froh, als du wieder, warst du froh, als du dann wieder weg warst. Ja, aber ich wollte auch nicht ins Heim zurück eigentlich. Ach so, aber das musstest du dann. Ja, natürlich, musste ich. Hast du deine leibliche Mutter denn dann noch irgendwann nochmal im Leben getroffen, später? Ja, ich wollte, habe meinen Kontakt zu meinen Geschwistern gehabt und da war die da, aber hat sich immer versteckt, wenn ich kam und wollte so keinen Kontakt zu mir. Mhm. Und ich auch, von meiner Seite auch, also hatte ich. Für mich war das eine fremde Frau. Ja, da waren, du sagst, da waren noch dann 6 oder 7 Halbgeschwister. Ja, und mein Bruder, der war im Heim mit mir. Und dann wurden wir getrennt. Da war er 7 und ich 9. Das war, mein Bruder erzählt das heute noch, dass das Schlimmste für ihn war, die Trennung von mir. Ja. Der ist dann im Ruhrgebiet in so einem schwerziehbaren Jungheim gewesen. Ja. War auch ganz schlimm. Aber Lore, da hast du viel schon in deinem Leben wirklich mitgemacht. Aber ich finde ganz toll, dass du entschieden hast, jetzt positiv zu denken, nach vorne zu gucken. Mit dem ein paar Jahre, die ich noch zu leben habe. Genau, ganz genau. Mit meinen Krankheiten. Genau. Dann, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und ich wünsche dir von Herzen, dass du noch viele schöne Jahre hast, trotz der Erkrankungen und dass du viel Freude auch mit deinen Kindern noch hast, liebe Lore. Ja, die habe ich noch. Ja, schön, dass du angerufen hast und alles Liebe wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke. Tschüss, Lore. Ja, auch. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. Und hier ist der Dennis, 36, guten Morgen. Jo, hallo Domian, ja, moin. Dennis. Was ist dein Grund des Anrufens? Ja, mein Thema ist einer deiner Mitbewerber, sage ich mal so, der seit ein paar Jahren erst im Radio, dann im Fernsehen präsent ist, der Jan Böhmermann. Ja. Kennst du den? Ja, natürlich, also nicht persönlich. Natürlich, ja. Also wir haben uns leider noch nicht getroffen. Ja, ich finde ihn großartig, muss ich sagen, auch wenn er dich gestern Abend wieder ein bisschen veräppelt hat oder sich als Domian ausgegeben hat. Aber der Schelm macht das manchmal, man trug es mir schon zu, ich habe es auch schon gesehen, ja. Ja. Ich wollte einfach nur mal hören, was du davon hältst. Also ich finde ja, dieser Mensch hat die Fernsehlandschaft bei dem drögen Programm, was es in den letzten Jahren gibt mit Scripted Reality und diesen ganzen schlimmen Formaten, doch ein bisschen bereichert, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Ich habe ihn auch immer gern gesehen, auch als er die Talkshow mit Charlotte Roach gemacht hat. Ja, das war richtig genial. Ja. Schade, dass das eingestellt wurde. Man weiß ja nicht genau, warum, ob die sich nur wirklich verkracht haben oder nicht. Ja, das weiß ich leider auch nicht. Aber es ist ein ausgesprochen guter und talentierter junger Kollege, der sicher noch einen großen Weg im Fernsehen machen wird. Bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall. Also ich mag ihn sehr. Ich bin gespannt, ihn mal zu treffen. Er wohnt in Köln, ich glaube gar nicht so weit weg von mir. Aber wir haben uns noch nie sind uns nicht über den Weg gelaufen. Kann ja mal einer gegenseitig, also Jan, der legt immer alle 2 Wochen ein, wenn er die Fernsehübertragung Lächlein hat. In der Tat hatte ich neulich auch eine Einladung zu seiner Sendung und da musste ich aber absagen, weil die Sendung in Bremen produziert wird und ich ja hier in Köln sein muss um 1 Uhr und die Aufzeichnung war irgendwie um 22 oder 23 Uhr, ich weiß nicht mehr genau, jedenfalls ging das nicht dann noch von Bremen nach Köln. Leid. Also von daher, die Sendung geht bis 1 Uhr und du fängst an. Ja, siehst du, genau, wenn es sogar live war, dann geht's auf keinen Fall. So war es, genau. Daran hat's dann, ist es dann geschafft. Sommerpause. Vielleicht irgendwann. Ja, das war ein kleiner Plausch über Jan Böhmermann. Genau. Dennis, danke für deinen Anruf. Ich frage jetzt auch nicht nach dem Autogramm, das haben wir bei der vorletzten Präsidentenwahl schon erledigt. Na gut, lieber Dennis, alles Gute. Tschüss. Jo, dir ciao. Auch. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. So, ihr Lieben, in der Technik Moritz Güldenring. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen in der freien Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr immer anrufen, kostenfrei, unter der bekannten Nummer oder gerne mailen, domian@wdr.de. Schöne Nacht, gute Nacht. Bis morgen. Ciao, ciao.